Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht begriffen. Ich sitze im Finstern, inmitten von Neonreklame. Ich sitze im Dunkel, inmitten von gleißendem Licht. In mir ist es grau und finster. Ich irre auf falschen Wegen und den Ausweg finde ich nicht. Wer holt mich heraus aus der Nacht? Stimmt es, dass einer mir Leben gebracht hat?